Seid ihr schon? Thank you. só venci. Nada nem nada me supõe um bom trabalho. Ja, Bro! Ja, Bro! Ey, wir haben noch, wir haben noch!